NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Mathilde Möhring von Theodor Fontane, heute den 5. von 8 Abschnitten. Aus Mathilde Möhring, der ehrgeizigen Berlinerin aus kleinen Verhältnissen, und dem Rechtskandidaten Hugo Grossmann ist ein verlobtes Paar geworden. Seit Hugo als Untermieter bei den Möhrings, Mutter und Tochter, eingezogen war, hatte Mathilde ein Auge auf ihn geworfen, seine schwachen Stellen ausgespäht und einen Feldzugs- und Eroberungsplan entwickelt. Eine Krankheit Hugos kam gelegen, um ihn durch Fürsorge einzuwickeln, der Antrag folgte auf dem Fuße, unterm Christbaum wurde Verlobung gefeiert und dann eine Flitterwoche angehängt, in der Mathilde sich so lebenslustig zeigte, dass ihr Bräutigam sie zu seiner Freude kaum wiedererkannte. Aber alles hat seine Zeit, und für Mathilde ist die Ferien- und Flitterwoche nun vorüber, der Ernst des Lebens beginnt, und es ist Zeit, an die Zukunft und Hugos Examen zu denken. Hören Sie wieder Gerd Westphal. Der 1. Januar war ein wundervoller Wintertag, alles überreift und übereist, aber nicht sehr kalt, und eine helle Sonne am blauen Himmel. Hugo war früh auf, so früh, dass Möhrings noch schliefen. Er ging hinüber, klopfte an das Schlafzimmer, und als er Tildens etwas erschreckte Stimme gehört hatte, rief er durch die Türspalte, dass er sein Frühstück in den Zelten nehmen wolle. »Das tu«, sagte Tilde, während die Alte vor sich hin brummelte. »Jott, so fängt er nu an. So ist nun Neujahr.« Hugo hörte aber nichts davon. Er drückte schon die Entreetür ins Schloss und überließ es Tilden, die Alte ein bisschen zurechtzusetzen. »Mutter, mit dir ist auch gar nichts. Du denkst immer gleich an Feuermelder und Hinrichtung. Ich bin doch nur verlobt und seine Braut. Und ich muss dir sagen, du musst nur wirklich ein bisschen anders werden.« »Ja, ja, Tilde, ich will ja.« »Sieh, du schadest uns. Ich habe dir neulich gesagt, wir seien keine kleinen Leute. Die Runschen sei kleine Leute, und das ist auch richtig. Aber wenn du immer gleich so weimerst, dann sind wir auch kleine Leute. Wir müssen nur doch ein bisschen forscher sein und so, was man sagt, einen guten Eindruck machen. Ach, Tilde, es kostet ja alles so viel. Wo soll es denn herkommen?« »Dafür will ich schon sorgen. Und wenn nicht einen forschen Eindruck, so doch einen anständigen und gebildeten. Aber Weimann ist ungebildet. Und so fängt nun das neue Jahr an«, wiederholte die Alte, »so mit Zank und Streit und mit in die Zelten. Und ich glaube, so früh kriegt er noch gar keinen Kaffee. Die Zelten sind ja bloß für Nachmittag. Ach, er wird sich schon durchschlagen. In sowas ist er findig.« Hugo genoss den schönen Morgen. Er war glücklich, mal wieder einen weiten Spaziergang machen zu können, denn seit dem Tage, dass er krank wurde, war er nicht hinausgekommen. Er freute sich über alles und wusste nur nicht recht, ob es das Bräutigamsgefühl oder bloß das Rekonvaleszentengefühl sei. Es wird wohl das Rekonvaleszentengefühl sein, aber es ist am Ende gleich. Er ging bis über Bellevue hinaus, und erst auf dem Rückwege machte er sich's in dem mittleren Zelte, wo der alte Fritze mit dem Krückstock an der Barre steht, bequem. Dabei hing er seinen Gedanken nach und überlegte, »Heute früh kriegen Sie nun meinen Brief, Mutter und Schwester. Und dann wird es ein großes Gerede geben. Aurelie ist ein sehr gutes Mädchen und auch nicht eng und nicht kleinlich, aber sie hat doch so ein sonderbares Honorationgefühl. Oder eigentlich nicht sonderbar. Und wenn sie nur liest, dass ich mich mit einer Chambre-Garnie-Tochter verlobt habe, so wird sie die Nase rümpfen und von Filöse sprechen. Und vielleicht schreibt sie mir auch sowas. Na, ich muss es hinnehmen. Möhrings sind sehr gut. Auch die Alte so auf ihre Art. Aber wenn sich einer mokieren will, dann kann es. Na, schließlich schadet es nichts. Man kann sich über alles mokieren. Und wenn Aurelie Tilden sieht, wird sie sich vielleicht auch wundern. Tilde hat nichts Verführerisches. Aber das ist doch auch ein Glück. Wenn sie sowas hätte, wohin sollte das sonst führen, bei so weiten Aussichten und so täglichem Verkehr? Und auch schon jetzt, ich muss mich vor Intimitäten hüten. Sie hat was Herbes, aber das kann angelegte Rüstung sein. Im Übrigen weiß ich, was ich mir und anderen schuldig bin. Es war schon 12, als er wieder nach Hause kam. Er hatte noch an der Ecke der Friedrichstraße eine Litfaßsäule durchstudiert und war zu dem Resultat gekommen, dass sie den Abend über in den Reichshallen verbringen wollten, wo eine Luftkünstlerin merkwürdige Sachen aufführen wollte. Sie war auch abgebildet auf dem Zettel. Ein leichtes Kostüm, eigentlich nur eine Andeutung, und flog durch die Luft. »Ich sehe gern sowas«, sagte er, als er von der Säule her in die Friedrichstraße einbog. »Es ist sonderbar, dass mir alles Praktische so sehr widerstreitet. Man kann es eine Schwäche nennen, aber vielleicht ist es auch eine Stärke. Wenn ich solche schöne Personen durch die Luft fliegen sehe, bin ich wie benommen und eigentlich beinahe glücklich. Ich hätte doch wohl sowas werden müssen, ausübender Künstler oder Luftschiffer oder irgendwas recht Fantastisches oder Tierbändiger. Das hat von klein an einen besonderen Reiz für mich gehabt. Es soll auch alles nicht so gefährlich sein, wie es aussieht. Sie machen sich etwas Moschus oder Zibet ins Haar, dann schnappt er nicht zu. Gott, wenn Tilde wüsste, dass ich so verwogene Gedanken habe. Nun, Gedanken sind zollfrei und es zieht nur so über mich hin. Wenn ich ernsthaft zusehe, sehe ich, dass alles lächerlich ist. Tierbändiger. Und dabei hat mich Tilde in Händen. Sie denkt, ich merke es nicht, aber ich merke es recht gut. Ich lasse es gehen, weil ich es so am besten finde. Schließlich ist man, was man ist. Und wenn ich nur so leidlich, bequem durchkomme. Bei dieser Stelle seiner Betrachtung war er bis vor Schulzes Palazzo angelangt und sah hinauf. Schulze stand in Samtschlafrock und türkischem Fes am Fenster und grüßte gnädig hinunter, wobei er seinen Fes zog. Hugo erwiderte den Gruß, war aber nicht sehr erbaut davon, weil sich in dem Ganzen was von Überhebung aussprach, jedenfalls nicht viel Respekt. Und nun stieg er hinauf. Das Messingschild eine Treppe hoch war glänzend geputzt und ein Hausmädchen mit kokettem Häubchen und Tändelschürze, das Schulze selbst ausgewählt hatte, stand auf dem Vorflur am Treppengeländer und sah in den Hausflur hinunter. Als Hugo vorüberging, wandte sie sich und grüßte sehr artig, aber mit einem Gefühl von Überlegenheit über ihn. Oder eigentlich über Tilde. Hugo fühlte es heraus und kam ziemlich kleinlaut oben an. Ein Glück war, dass er solchen Stimmungen ebenso rasch entrissen werden konnte, wie sie ihm kamen. Als er oben war, dachte er wieder an die Reichshallen und das Bild auf dem Zettel, und wieder gehoben in seiner Stimmung trat er in das Entree, legte den Überzieher ab und ging zu Möhrings hinüber. Er fand nur Tilde, die merkwürdig gut aussah und sich ihm in einem neuen Kleide präsentierte. Die alte war nicht da. »Guten Tag, Tilde, und viel Glück zum Neujahr. Aber wo ist denn die Mutter?« »Die wollte zwei Neujahrsbesuche machen, bei Schmädikes und bei Donners. Das sind noch alte Hausbekannte, als wir noch in der Stralauer Straße wohnten. Davon habe ich ja nie gehört. Kann auch nicht. Sie machen sich nichts aus uns, und wir machen uns nichts aus ihnen. Sehr langweilig und sehr ungebildet. Aber Mutter hat so alte Sätze, man soll alte gute Freunde nicht aufgeben. Als ob es alte Freunde wären, aber es sind keine. Bloß alt sind sie, das ist richtig. Aber alle Neujahr geht Mutter hin. Ich denke mir, es ist ein bisschen Neugier. Und nun sage, wo warst du?« Hugo berichtete getreulich, und während sich Tilde auf das Sofa und Hugo dicht neben sie setzte, sprach er auch von der Litfaßsäule und dass sie heute Abend in die Reichshallen wollten, da wäre die Tochter der Luft, eine pompöse Person und doch ganz ätherisch. Die Mutter könne ja gut mitkommen. Tilde sah ihn an und lächelte. Dann nahm sie seine Hand und sagte, »Reichshallen.« »Nein, Hugo, das ist nun vorbei. Wir waren nur von Heiligabend bis Silvester jeden Tag aus oder hatten unseren Punsch. Und einmal waren wir in einem ganz feinen Lokal, ich möchte beinahe sagen, über unseren Stand und unsere Verhältnisse. Aber nun ist es genug und nun müssen wir anfangen.« »Ja, womit denn, Tilde? Nimm es mir nicht übel, aber sowas kannst nur du fragen. Willst du mir erlauben, dir offen meine Meinung zu sagen, und willst du mir versprechen, mir nichts übel zu nehmen und von vornherein davon auszugehen, dass ich's gut meine mit dir und allerdings auch mit mir?« Gewiss, Tilde, sprich nur. Ich weiß ja, dass es immer was Vernünftiges ist, was du sagst. Mitunter ein bisschen zu sehr. Aber in dieser Woche habe ich dich auch von der lebelustigen Seite kennengelernt. Und das sollst du auch weiter, Hugo. Ich bin gar nicht so schlimm und so schrecklich vernünftig, wie manche glauben. Ich bin auch für sich putzen und für Vergnügen. Aber mit Arbeit muss es anfangen. Dass wir arme Leute sind, weißt du? Und dass du nicht reich bist, weißt du auch? 2 × 0 = 0. Und mit 0 kann man nicht in teure Lokale gehen. Und nicht einmal die Tochter der Luft sehen. Wir sind nun verlobt und ich bin glücklich, einen so guten und einen so hübschen Mann zu haben und bin sicher, dass ihn mir viele nicht gönnen, die Rätin unten gewiss nicht und die Frau Leutnant Petermann auch nicht. Das sind neidische alte Weiber und das schöne blonde Frauenzimmer unten mit der Spitzhaube sieht mich auch immer so an. Nun, Neid macht glücklich und ich bin es. Aber Stillstand ist Rückschritt, sagte mein Vater das Jahr vor seinem Tode, als er keine Weihnachtszulage gekriegt hatte. »Du hast ganz recht«, unterbrach Hugo. »Freilich habe ich recht, aber du sagst das nur, weil du nicht weiter zuhören willst. Ich weiß das. All sowas, was doch schließlich wichtiger ist als Kosinski, womit ich aber nichts gegen unseren Schiller gesagt haben will, all sowas hörst du nicht gern. Es soll alles bloß hübsch aussehen und glatt gehen und bequem sein. Nur gewiss, Bequemlichkeit ist immer das Bequemste, versteht sich. Und ich kann dir sagen, wenn früher die Herren um 7 ihren Kaffee wollten und einen hatten wir, der war schon immer um 6 auf und ich musste dann raus und Kien spalten und mit einem Tuch über den Kopf zu Bäcker Pfannschmidt, um die Semmeln zu holen. Ich kann dir sagen, da hätte ich mich auch lieber nochmal rumgedreht und das Kissen übers Kinn gezogen. Denn es war ein bitterkalter Winter und ich bipperte man so. Na, Tilde, das ist nun vorbei. Ja, das sagst du so hin. Vorbei, was heißt vorbei? Verlobt sind wir. Das heißt also, wir wollen doch mal heiraten und in eine christliche Ehe eintreten. Darum muss ich bitten. Komme mir nicht so mit bloß drüber hin, dafür bin ich nicht. Alles muss sein Vergnügen haben, aber auch seinen Ernst. Und der Ernst kommt erst. Und da wir doch nicht als Herr und Frau Student oder Kandidat, was eigentlich dasselbe ist, durch die Welt gehen können, schon deshalb nicht, weil wer kein Amt und keinen Dienst hat, auch kein dienstliches Einkommen hat, was wir doch haben müssen, wenn wir leben wollen und eine Familie bilden wollen. Ach, Tilde, das ist ja noch weit hin, also leben wollen. So musst du für das sorgen, was zum Leben nötig ist. Das heißt, du musst nun endlich dein Examen machen. Und nicht immer die Bücher beiseite schieben und die Gespenster lesen. Was übrigens, wie es sein Titel schon ausdrückt, ein greuliches Stück ist. Dein Examen machen, sag ich. Je eher, je lieber. Und von morgen ab wird angefangen. Aber wie denn? Ganz einfach. Statt an die Reichshallen und die Tochter der Luft zu denken, denkst du an dein Repetitorium, was du während deiner Krankheit ganz vergessen hast. Und schon vorher war es auch nicht viel. Und du bezahltest bloß und gingst spazieren. Aber nun musst du wirklich hingehen. Und abends, ihr habt da ja solche Fragehefte mit beigeschriebener Antwort, was ich alles auf deinem Stehpult habe liegen sehen, abends kommst du zu Mutter und mir herüber und kannst dich auch auf die Chaiselongue legen, wenn es dir passt, und dich mit einer alten Reisedecke mit dem Löwen drauf zudecken. Und wenn du so da liegst, werde ich dir die Künste abfragen und nicht eher ruhen, als bis du mir Red und Antwort stehen kannst und alles ganz genau weißt, wie am Schnürchen. Aber Tilde, verlass dich drauf. Wenn es was werden soll, so kommst du und legst dich hin oder kannst auch sitzen bleiben. Und ich frage dich. Und heute Abend, wenn dir so sehr daran liegt, kannst du noch mal die Tochter der Luft sehen? Aber ich gehe nicht mit. Ich habe vorläufig keinen Sinn für dergleichen. Und morgen Abend fangen wir an. Hugo wusste nicht recht, ob er froh oder verstimmt sein sollte. So schwach war er nicht, um nicht einzusehen, dass Tilde mit ihm machte, was sie lustig war. Und so uneinsichtig war er nicht, dass er das sehr Unheldische seiner Situation nicht herausgefühlt hätte. Ja, das hätte nicht sein sollen, aber das waren nur kurze Anwandlungen. Eigentlich war er froh, dass jemand da war, der ihn nach links oder rechts dirigierte, wie es gerade passte. Dass es gut gemeint war, Und dass er dabei vorwärts kam, empfand er jeden Augenblick. Und was ihm über gelegentliche Missstimmungen am besten forthalf, war die Beobachtung der Methode, nach der Tilde mit ihm verfuhr. In seinem ästhetischen Sinn, der sich an Finessen erfreuen konnte, sah er mit einem gewissen künstlerischen Behagen auf die Methode, nach der Tilde verfuhr, und freute sich der Erleichterungen, die das pädagogische Verfahren ihm unmittelbar gewährte. Es stand nämlich für Tilde fest, dass sie sich hüten müsse, seiner Tragekraft mehr zuzumuten, als diese doch nur schwache Kraft beim besten Willen leisten konnte, weshalb sie mit Klugheit und Geschick für Unterbrechungen Sorge trug, oder, wie sie sich scherzhaft ausdrückte, für Entrefilis, ein Wort, das sie sich aus Hugos etwas feuilletonistischem Sprachschatz angeeignet hatte. Wenn das Examinieren, das sie nach Möglichkeit in ein quickes Frage- und Antwortspiel verwandelte, bedrücklich zu werden anfing und sich in Hugos Zügen etwas von Ermüdung zeigte, so brachte sie ein Glas Tee oder Rotwein oder eine Ingwertüte, und während sie ihm daraus präsentierte und auch wohl selber ein Stückchen nahm und von den Molukken sprach, wo der Ingwer am besten eingemacht würde und wo sie von China her, oder vielleicht würden sie auch nachgemacht, auch die großen blau geblümten Porzellankrüge hätten, glitt sie zu Tagesfragen über und las ihm von Christenverfolgungen in China vor oder von den Franzosen in Annam und Tonking oder von dem Kriege, den die Holländer mit den Eingeborenen führen müssten. Die Japaner seien den Chinesen doch weit voraus. Und ein Volk, das solche Naturbeobachtung habe und solche Blumen und solche Vögel machen könne, das repräsentiere doch eine allerhöchste Kultur, was man jedem Teebrett absehen könne. Dabei wolle sie noch nicht einmal von dem Lack sprechen, der doch auch unerreicht dastehe. Dabei war Tilde groß in Übergängen, und wenn sie so mit Hilfe der Ingwertüte bei den Molukken und Japan und China begonnen hatte, war es ihr ein leichtes, sich bis zu Kroll und der Sembridge und sogar bis zu Ribinski zurückzufinden. Und wenn sie dann noch was Pikantes, das sie eigens für Hugo sammelte, zum Besten gegeben und ihn erfrischt hatte, sagte sie: »Nun aber, bricht Verkauf, Miete oder nicht?« Und Hugo ging dann mit wiedergewonnener Kraft ins Feuer und antwortete mitunter so gut, dass Tilde ihre helle Freude hatte. Die alte Möhring war immer dabei, schon weil sie nicht wusste, wo sie hin sollte. So kam Ende Januar heran, und als eines Abends um die 10. Stunde Hugo das Zimmer verlassen und Tilde die Gläser und Tassen beiseite geräumt hatte, sagte die Alte, während sie sich auf eine Fußbank und mit dem Rücken an den Ofen setzte: »Sage mal, Tilde, lernt er denn gut?« »Tilde: Oh, ganz gut, Mutter. Eigentlich besser, als ich dachte.« Die Alte: »Ja, ja, es kommt mir auch so vor. Und er ist auch ein bisschen wieviger, als er eigentlich ist. Aber du kommst immer mit so viel dazwischen. Wie denn? Mit so viel von Theater und Bella. Mir ist, was so zwischenkommt, immer das Liebste, und wenn gar nichts zwischenkäme, so ging ich zu Bett. Aber es ist doch wohl nicht richtig, dass immer so viel zwischenkommt.« Tilde lachte: »Nein, Mutter, es ist ganz richtig so. Sieh mal, es ist so, wenn ich heute noch nach Spandau gehen soll, na, da ziehe ich mir meinen Gummimantel über und nehme den Regenschirm und staple los. Und in Charlottenburg lehne ich mich mal an und sehe nachs Schloss rüber und was die Uhr ist. Und um 12 bin ich in Spandau. Und um 4 bin ich wieder hier und bringe dir deinen Kaffee.« »Ja, Tilde, das glaube ich schon. Aber was meinst du nur eigentlich? Und nun nimm mal an, dass du gehen sollst, auch nach Spandau. Na, bis vors Brandenburger Tor kommst du mit einem Zug, und dann setzt du dich auf die erste Bank, gleich da, wo die kleinen Springbrunnen sind. Und wenn du dich ausgeruht hast, dann geht es weiter. Dann kommst du bis an den kleinen Stern, und dann bis an den großen Stern, und dann bis an die Chausseehäuser, und überall ist eine Bank und kannst dich ausruhen. Und so kommst du nach Spandau. Sagen wir gegen Abend, aber du kommst doch an. Und ohne Ruhebank wärst du liegen geblieben und gar nicht angekommen.« »Ja, so, nu, verstehe ich. Ohne die Banke kommt er nicht an. Na, wenn er bloß ankommt.« »Tilde, er wird schon. Und richtig, es kam. Hugo bestand. Er hatte zwar nur das Notdürftige gewusst, es trotzdem aber erzwungen. Da sitzend wie Huss auf dem Konzil zu Kostnitz, ernst, schwärmerisch und bescheiden, halb tapfer und halb angstvoll, war es diese Haltung gewesen, die schließlich alles zum Guten geführt hatte. Seine Persönlichkeit hatte gesiegt. Einer der Herren Examinatoren nahm ihn beiseite und sagte: »Lieber Grossmann, es war alles gut. Ich gratuliere Ihnen.« In einem merkwürdigen Seelenzustande, gehoben und doch auch gedrückt, gedrückt, weil er an die Zukunft dachte, kam er nach Haus und sah sich dieser Stimmung erst entrissen, als er hier Mutter und Tochter begegnete. Tilde, deren Auge leuchtete, blieb verhältnismäßig ruhig, der Gefahr aber von der Alten geküsst zu werden, entging er nur mit genauer Not im letzten Augenblicke durch Rückzug in sein Zimmer. Mutter Möhring war das nicht recht, und weil sie wie die meisten alten Berlinerinnen das Bedürfnis der Aussprache hatte, musste nun Tilde alles mit anhören, was der Alten auf der Seele brannte. »Gott sei Dank, Tilde, nun kann man doch wieder ruhig schlafen und weiß auch, was aus einem wird, denn gut ist er doch eigentlich und wird eine alte Frau nicht umkommen lassen.« Hugo schrieb Briefe nach Haus und auch ein paar Zeilen an Ribinski, um ihn wissen zu lassen, dass alles gut abgelaufen. Als er gegen 7 wieder hinüberging, fand er ein kleines Souper vor, das Tilde samt einer Flasche Rüdesheimer mit einer aufgeklebten Rheingau-Landschaft als Beweis ihrer Echtheit aus einem benachbarten großen Restaurant herbeigeschafft hatte. Das Aufmerksame, das darin lag, und beinahe mehr noch der gute Geschmack, mit dem alles arrangiert worden war, blieben nicht ohne Wirkung auf Hugo, der sich plötzlich von dem Gefühl ergriffen sah, doch vielleicht in seinem dunklen Drange das Rechte getroffen zu haben. Gewiss, es waren einfache Menschen, etwas Unterstand, doch gut und ordentlich und zuverlässig. Und alles andere war ja nur Schein, Plattiertheit. Und er reichte über den Tisch hin Tilden die Hand, wie wenn er sagen wollte, wir verstehen uns. Dann ließ er sich's schmecken. Und als er den sich wiederholenden Widerstand der alten Möhring, die jedes Mal die Hand über das Glas hielt, endlich siegreich aus dem Felde geschlagen und auch ihr von dem goldgelben Wein eingeschenkt hatte, verstieg er sich bis zu einem launigen Toast, darin er die gute Möhring mit dem guten Examinator geschickt verglich und verband und beide leben ließ. Nach Tisch brachte Tilde den Kaffee, der zu Ehren des Tages von einer Extra-Stärke war. »Höre, Tilde, der geht aber ins Blut. Ich kriege dann immer solch Jucken. Ach, lass nur, Mutter, wenn er nur schmeckt.« »Ja, schmecken tut er, und stark ist er. Oder wie Möhring immer sagte, Mutter, da ist keine Bohne vorbeigesprungen. Und wenn ich so an Vatern denke, was würde der wohl gesagt haben?« Und nun musste sich Hugo in einen Großvaterstuhl setzen und genau berichten, wie's eigentlich gewesen wäre. Ja, Tilde fragte sogar, ob er auch nicht zu sicher geantwortet hätte. Sie habe mal gehört, das könnten die Herren nicht leiden. Hugo beruhigte sie hierüber. Und als alles erzählt und im Vorbeigehen auch erwähnt war, dass er gleich an seine Mutter und Schwester nach Owinsk hingeschrieben habe, kam er überhaupt auf Owinsk und seine Jugend und sein elterliches Haus zu sprechen und welch forsches Leben sie da geführt hätten. Burgemeister und Apotheker und Rechtsanwälte, die lebten immer am forschesten, weil sie das meiste Geld hätten. Und eigentlich sei solch kleinstädtisches Leben viel vergnüglicher als ein Leben in der großen Stadt. Denn immer sei was los. Und wenn sie nicht Skat spielten, so spielten sie Theater. Und wenn nicht Ball wäre, so wäre Schlittenbahn. Und dann bimmelte das Schellengeläute den ganzen Nachmittag und die Schneedecken flögen. Und die hübschen Frauen, denn in den kleinen Städten gäbe es immer hübsche Frauen, hätten die Hand im Muff. Und wenn es sehr kalt wäre, auch die Hand von ihrem Partner dazu. Jott! Sagte die alte Möhring. »Was heißt Partner? Wo sind denn die richtigen Männer, die dazugehören? Die sind in einem anderen Schlitten.« Hugo plauderte noch so weiter, und es gelang ihm, auch Tilden ein kleines Lächeln abzugewinnen. Die Moralia von Owinsk waren ihr umso weniger ängstlich, als sie sich überzeugt hielt, dass ihres Bräutigams Hand nie in solche Muff gesteckt hatte. Hugo malte nur gern sowas aus, weil er's hübsch fand. Aber es lag nicht in ihm, solche Bilder in Taten umzusetzen. All das wusste Tilde recht gut, die denn auch, statt sich mit Eifersucht zu quälen, aus Hugos Schilderungen des Owinska-Lebens nur das heraushörte, was sie für ihre eigenen Pläne brauchen konnte. Was immer in ihr festgestanden hatte, dass Hugo in eine kleine Stadt und nicht in eine große gehöre, das stand ihr jetzt fester denn je. Hugo selbst zog sich früh zurück, es konnte kaum 9 sein, denn wenn auch siegreich, es war doch ein heißer Tag gewesen. Aber er mochte noch nicht schlafen und ging auf und ab in seinem Zimmer. Alles in allem war ihm nicht sehr siegerhaft zumut. Er war nun Referendar, alles ganz gut, aber nun blieb noch der Assessor. Und wenn er daran dachte, dass diese zweite Weghälfte notorisch viel, viel steiniger sei, so überkam ihn dasselbe Angstgefühl wieder, das er schon auf dem Heimwege von der Examinationsstätte bis zur Georgenstraße gehabt hatte. Mit Tilde war nicht zu spaßen, und er rechnete mit halber Gewissheit darauf, dass Tilde vielleicht morgen schon das am Neujahrstage mit ihm geführte Gespräch wiederholen und ihm zum zweiten Mal die Epistel lesen würde, vielleicht unter Wiederbewilligung einer Ferienwoche. Dann nahm das Repetieren bei Tag und das Frag- und Antwortspiel bei Abend wieder seinen Anfang, und er erschrak davor und zweifelte, dass er es überwinden werde. Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre durchgefallen. Dann war die ganze Quälerei vorbei. Verlobt war er freilich, aber doch erst ein Vierteljahr, das wollte nicht viel sagen, und am Ende musste es denn gerade die Juristerei sein, die so gar nicht zu ihm passte, weil alles so steif und hölzern war? Rybinski lebte doch auch. Und wenn er auf der Posener Bahn fuhr, dessen entsann er sich jetzt mit Vorliebe, und an den kleinen Stationen vorüberkam, wo das Bahnhofsgebäude halb in wildem Wein lag und der Bahnhofsinspektor in seiner roten Mütze den Zug abschritt, während eine junge Frau mit einem Blondkopf neben sich halb neugierig und halb gelangweilt aus dem Fenster der kleinen Belle Etage sah, Gott, da war ihm schon manch liebes Mal der Gedanke gekommen, tja, warum nicht Bahnhofsinspektor? Und dieser Gedanke kam ihm wieder. Und wenn nicht Bahnhofsinspektor, warum nicht Schuppeninspizient oder Telegraphist? Das bisschen Tippen muss ich doch am Ende lernen lassen. Und mitunter kommt auch mal ein interessantes Telegramm. Und man gewinnt Einsicht in allerlei. Diesen Betrachtungen hingegeben wurde er ruhiger und schlief ein. Aber am anderen Morgen war die alte Sorge wieder da. Und er war verlegen, als ihm Tilde seinen Kaffee, den er noch immer allein nahm, in sein Zimmer brachte. »Guten Morgen, Hugo. Sieh, wie prächtig die Sonne scheint. Das ist dir zu Ehren. Und es ist auch warm draußen. Du solltest spazieren gehen und dich nach all den Strapazen erholen. Denn wenn einer auch noch so tapfer ist...« Und sie lächelte dabei. »Vor einem Examen hat doch jeder Furcht. Gehen macht wieder frisch. Und bring uns ein paar Neuigkeiten mit. Ich glaube, deine Tochter der Luft ist nicht mehr da. Sonst ließe sich darüber reden. Und wir könnten heute Abend vielleicht hingehen. Heute Vormittag muss ich in die Stadt. Soll ich dir etwas mitbringen oder hast du auf was Appetit? Mein lieber alter Mensch, du bist doch recht blass geworden.« Und dabei gab sie ihm einen Kuss mit ihren schmalen Lippen und ging dann und nickte ihm von der Tür her nochmal freundlich zu. »Merkwürdiges Mädchen«, sagte Hugo, »so gut und so tüchtig. Aber küssen ist nicht ihre Force. Nur man kann nicht alles verlangen. Und jedenfalls bin ich froh, dass sie nicht gleich wieder davon angefangen hat. Es wird wohl nur eine Galgenfrist sein, aber wie viele Tage hat denn das Leben? Und ein Tag ist schon immer was.« NDR Kultur